Da kam gegen Ende Juli eine Spanne Wetter, wie wir es in der ganzen Gegend noch nicht erlebt hatten. Es war drückend und heiß und unlustig. Die Herden konnten den schwarzen Berg nicht mehr hinauf. Die Kinder waren zu müde, um zu spielen. Und dabei war es auch stürmisch, mit Stößen von heißem Wind, der in den Tälern nur so rumorte, und mit kleinen Schauern, die niemandem nichts nützten. Wir glaubten, es würde am nächsten Tage ein Gewitter geben, aber der Morgen kam und der übernächste Morgen und immer noch das Gleiche. Unheimliche Wetter, hart für die Menschen und hart fürs Vieh. Von allen, die es in den Knochen spürten, war keiner so übel dran wie Mr. Solis. Er konnte weder schlafen noch essen, erzählte er den Kirchenältesten. Und wenn er nicht an seinem langen, langen Buch schrieb, dann stieg er in der Gegend umher, wie einer, den der Teufel reitet. Und das in einer Zeit, wo jede Kreatur froh war, zu Haus bleiben zu können. Über dem Hanging Shaw im Schatten von Black Hill liegt ein kleiner eingefriedeter Grund mit einem eisernen Gitter. Es scheint, dass er in alten Zeiten der Kirchhof von Balwearry war und von Papisten geweiht, ehe denn das himmlische Licht über dem Reiche leuchtete. Das war nun Mr. Solis Lieblingsaufenthalt. Dort saß er und dachte sich seine Predigten aus, und es war auch wirklich ein schattiges Plätzchen. Als er nun eines Tages durch den Wüstenteil von Black Hill schritt, sah er zuerst zwei und dann vier und dann wirklich schließlich sieben Krähen rund um den alten Friedhof flattern. Sie flogen tief und schwer und krächzten im Fluge, und es war Mr. Solis klar, dass etwas sie aufgescheucht haben musste. Ihm war nicht so leicht, bange zu machen, darum ging er auch schnurstracks auf das Gitter los. Und was fand er da? Einen Mann, oder doch sowas Ähnliches, der drinnen im Kirchhof auf einem Grabe saß. Er war sehr groß und schwarz wie die Hölle, und seine Augen waren seltsam anzusehen. Mr. Solis hatte schon manches liebe Mal von schwarzen Männern erzählen hören, aber an diesem hier war etwas Fremdartiges, das ihm Furcht einjagte. Heiß wie ihm war, spürte er einen kalten Angstschauer bis ins Mark hinein. Aber er redete ihn trotzdem forsch an und fragt: »Mein Freund, seid ihr fremd an diesem Orte?« Und der schwarze Mann antwortete kein Wort, sondern machte sich auf die Beine und stolperte auf die jenseitige Mauer zu. Und die ganze Zeit über sah er den Pastor an, und der Pastor starrte zurück, bis der Schwarze in der nächsten Minute über die Mauer rüber war und auf den Schatten der Bäume zulief. Mr. Solis, warum wusste er selber kaum, rannte hinter ihm drein, aber er war schon ganz alle von seinem Spaziergang und von dem heißen, ungesunden Wetter. Und wenn er auch noch so sehr rannte, so konnte er doch nur einen Augenblick lang den Schwarzen zwischen den Birken laufen sehen, bis er den Berg hinunter war, und da sieht er von Neuem, wie der andere laufend, springend und rennend über den Dulfluss rüber ins Pfarrhaus verschwindet.